Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Herr Kommissar, Frau Gürtler? Ja, Herr von Stücklin. Soll reinkommen. Wollen Sie den Mann erschießen? Wie kommen Sie darauf? Sie haben den Finger am Abzug. Eine Gewohnheit. Ich beobachte ihn durchs Zielfernrohr. Dann würde ich vorsichtshalber den Finger vom Drücker nehmen, falls die Flinte geladen sein sollte. Ist immer geladen. Ah ja? Manchmal erschieße ich auf diese widerlichen Ringeltauben. Können einen verrückt machen mit ihrem ewigen Gegurre. Gehört das Werksgelände zu Ihrem Revier? Auf alle Fälle gehört es zu meinem Besitz. Wollen Sie Jagdrecht mit mir pauken? Wie käme ich dazu? Eben. Na endlich. Wenn er noch länger rumgedudelt hätte, wäre ich tatsächlich in Versuchung geraten, ihm eins auf den Pelz zu brennen. Ist er noch da? Er verkrümelt sich. Warum haben Sie den Kerl wieder freigelassen? Es gab keinen Grund, ihn länger festzuhalten. Na, hören Sie mal. Darf ich Platz nehmen? Danke. Er konnte sich ausweisen. Ach. Ja, Name Pablo Fernandez Somacho. Der Wirt vom Grünbaum sagt, er sei angemeldet gewesen und bei ihm abgeliefert worden von jemand, der ein Auto mit Frankfurter Nummer fuhr. Dieselbe Person wird ihn wieder abholen. Und Asyl wieder auch nicht beantragen. Also ein ganz normaler Tourist, was? Sieht so aus. Das glauben Sie doch wohl selbst nicht, Mann. Bis zum Beweis des Gegenteils doch. Hat er wenigstens angedeutet, was er hier will. Es war schwer, sich mit ihm zu verständigen. Studienassessor Kaminski von der Handelsschule sagt, sein Spanisch sei ziemlich dürftig. Dazu spricht er noch irgendeinen Dialekt. Was haben Sie erwartet? Wieso? Das ist ein Araucaner, Mann. Mhm. Ein südamerikanischer Indianer. Kommen die in Chile vor? Überwiegend. Warum? Weil er einen chilenischen Pass hat. So, was wollten Sie von mir, von Stettlin? Auskunft natürlich. Über den Indianer mit der Maultrommel. Naja, wen denn sonst? Gestern mache ich Sie auf ihn aufmerksam, heute läuft er wieder frei rum. Steht stundenlang vor unserem Werkstor, fällt mir mit diesem grässlichen Gezirp auf die Nerven. Das ist nicht verboten. Aber mich stört es verdammt nochmal! Was? Der Mann oder sein Gezirp? Die Art, wie er dasteht und rüberglotzt. Immer auf mein Fenster. Der führt doch was im Schilde, Mensch. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Auf mich hat er einen sehr friedfertigen Eindruck gemacht. Bisschen seltsam vielleicht, aber sonst... Seltsam? Ja, wirkt, wie soll ich sagen, geistesabwesend. Ach. Uninteressiert an allem, wie ein Zombie, sagt mein Mitarbeiter. Hilflos, hä? Der Wirt vom grünen Baum sagt, wenn er was will, kann er sich verständlich machen. Mit Händen und Füßen, aber es geht. Und was treibt er so den ganzen Tag? Läuft rum, sieht sich die Stadt an, ach, trinkt mal irgendwo ein Glas Limonade. Geht früh schlafen. Wenn morgens das Zimmermädchen kommt, ist sein Bett schon gemacht. Trotzdem gefällt mir die Sache nicht. Warum bloß? Herr Brockmeier, ich handle mit Tropenholz. Ich verarbeite Tropenholz. Ich besitze mehrere tausend Hektar Wald in Südamerika. Und da finden Sie es normal, wenn mir nichts, dir nichts, in unserem Städtchen ein Indio auftaucht. Was? Immer wieder vor meiner Firma erscheint, auf der Maultrommel spielt und zu mir rüberstarrt. Haben Sie auch Besitz in Chile, Herr von Stettlin? Nein, nicht mehr. Aber gehabt. Ja, das geht wohl aus meiner Antwort hervor. Wollen Sie mehr dazu sagen? Ich denke ja nicht dran. Was kann ich also noch für Sie tun? Ich wünsche von dem Kerl nicht länger belästigt zu werden. Nennen Sie mir einen triftigen Grund. Genügt er nicht, was ich gesagt habe? Nein, ich fürchte nein. Dann werde ich mich eben... Ach, höheren Orts. Ich kann Sie nicht daran hindern, Herr von Stettlin. Sonst noch was? Nein, zum Henker. Also dann... Moment noch. Ja? Hat Fräulein Gina meinen Blumenstrauß erhalten? Hat sie. Sie ist nur noch nicht dazu gekommen. Braucht sie auch nicht. Aber Sie werden von mir hören. Kann's kaum erwarten. Was? Gebert? Ja? Herr Brockmeier? Bin ich zum Polizeipräsidenten befördert worden, oder was? Nee, muss ich Sie leider enttäuschen, Chef. Sie haben nur einen neuen Schreibtisch bekommen. Das ist kein Schreibtisch, das ist ein Schlachtschiff. Edelholz, Chef. Mahagoni. Ja, wie kommt das Ding in mein Kabuff? Ich habe Ihre Abwesenheit benutzt, um das alte verkratzte Möbelstück, an dem Sie bisher Ihre staatserhaltende Arbeit geleistet haben, endlich rauszuschmeißen. Und das hier, das haben Sie von Ihrem üppigen Gehalt gekauft? Nee, geschenkt bekommen. Gestern saß noch der zweite Bürgermeister drin. Nun komm schon, Junge, Klartext. Der zweite Bürgermeister hat ihn vor langer Zeit von der Stellinschen Edelholzgesellschaft gestiftet bekommen. Aber plötzlich will er nur noch deutsche Eiche um sich haben. Mhm. Ich kam gerade an seinem Büro vorbei, als die Packer das Ding rausstellten. Es sollte auf den Müll. Da habe ich den Burschen ein paar Kisten Bier versprochen, wenn sie es zu uns rüberbringen. Wie großzügig von Ihnen. Naja, ich dachte, so viel sei Ihnen ein neuer Tisch wert. Na, und ich dachte schon, Sie hatten eine unnatürliche Zuneigung zu mir gefasst. Reichen 30 Eier? Naja, ich hol das Bier vom Großmarkt. Danke. Außerdem haben Sie Besuch. Wen? Ihren alten Kumpel von der Frankfurter Sitte. Frenzel oder so ähnlich. Was verschlägt denn Kurti in unserer Abgeschiedenheit? Wo ist er denn? Ja, zuerst wollte er hier auf Sie warten, aber dann fiel ihm ein, dass er am wilden Mann ein Schild gelesen hatte, heute frisch geschlachtet. Ja, der ändert sich auch nicht mehr. So, jetzt mach schön Bäuerchen, Kurti. Ja. Dann geht's dir wieder, ne? Ach, mein Gott, Broggy. Ein Laster wird man doch noch haben dürfen. Eins? Du warst auch schon besser in Arithmetik. Du weißt überhaupt nicht, wie gut's dir hier geht. So, Tellerfleisch mit Trisauce kriegst du höchstens noch in der Frankfurter Fressgasse, wenn überhaupt. Ja. Das tut mir leid, aber ein eigenes Sittendezernat kann sich unsere kleine Stadt nicht leisten. Muss alles der arme Broggy machen. Oh. Da trinken wir noch ein Bier, dann kommen wir gleich zum Geschäft. Also wenn es dich nicht stört, dass ich beim Trinken rede. Nein, also Fräulein noch zwei. Sofort. Also? Kennst du den? Oh je. In was für ein Hämmerwerk ist denn der geraten? Daran knobeln wir ja rum. Kennst du? Nee, sollte ich? Ich hätte es für möglich gehalten. Warum? Weil die Macho-Macha sagt, er sei in der einschlägigen Kreise als Holzbaron bekannt. Ja, und ihr habt doch hier ein Sägewerk, das einem Adligen gehört. Ja, Sägewerk ist gut. Du meinst die von Städtlinsche Edelholzgesellschaft. Ja, wenn du es sagst. Vor knapp 2 Stunden habe ich noch mit dem Besitzer gesprochen. Da war der quick lebendig und arrogant wie immer. Ja, hat er wenigstens Ähnlichkeit mit dem da. Lass noch mal sehen. 2 Bier, bitte sehr. Danke. Oh, danke. Selbst wenn es eine Ähnlichkeit gäbe, der Mann auf dem Bild, der ist so zugerichtet, dass ihn nicht mal seine Mutter erkennen würde. Linke Kiefer gebrochen, Nase zerdeppert, alle Vorderzähne ausgeschlagen. Prost. Prost. Ja, als ich wegfuhr, war er immer noch bewusstlos. Aber sowas macht doch die Matscha nicht. Natürlich nicht, die versteht ihr Handwerk. Trotzdem mussten wir sie ins Kommissariat bitten. Was hat sie gesagt? Er gehört zu ihrer Stammkunde. Er will nicht gedemütigt werden, nicht gefesselt und nur kräftig durchgebrüllt. Er verlangt, dass man Strieme sieht. Und dafür zahlt er jeden Preis. Und wird Holzbaron genannt. Also mehr weiß ich nicht, aber ich glaube ihr. Ja, doch, ist ja ein braves Mädchen, die Matscha. Wo habt ihr den Holzbaron gefunden? Um die Ecke von Matschas Folterkammer, in dem Hinterhof. Halb tot und praktisch nackt. Ausweis, Führerschein, Kreditkarte, alles weg. Also Straßenrohr. Aber Brocki, die Bursche, die sowas machen, die schlagen zu und verschwinden. Der hier, der wurde regelrecht in die Mangel genommen. Tja. Wenn du recht hast, hast du recht. Trotzdem fürchte ich, dass die... Was ist denn das für ein Typ da? Wer? Ja, der Bursch mit der schwarzen Melone, dem Poncho, der an eurem Marktbrunnen lehnt. Der ist schon wieder. Dann mach mal das Fenster auf. Die Leute glotzen an, als ob er Gespenst ist. Aber die Kinder mögen ihn. Zu betteln scheint er nicht. Hat er nicht nötig. In seiner Brieftasche steckt ein ganzes Bündel blauer Lappen. Ah, ihr habt mir schon gefilzt. Haben wir, auf Wünschen des einzelnen Herrn. Und er ist aber völlig clean, soweit wir das beurteilen können. Und was hat den einzelnen Herrn auch Prost gemacht? Ja. Auch jetzt geht er ja wieder. Sieht aus, als hätte er bemerkt, dass mir ihn beobachte. Ist was? Du hast mir auf eine ziemlich blöde Idee gebracht. Ja, besser als gar keine, lass hören. In Frankfurt wird ein als Holzbaron bekannter Typ mit abartigen Neigungen ziemlich brutal, wann war das? Wann? ist. Ja, das ist vorgestern, gehe ich 4 Uhr morgens. Ah, und vorvorgestern ist dieser Indianer hier aufgetaucht, was einen anderen Holzbaron, nämlich unseren, in völlig unerklärliche Aufregung versetzt hat. Wenn das ein Zufall sein sollte... Dann wäre es ein sehr merkwürdiger. Das findest du auch. Ja. Ich muss halt nach jedem Strohhalm greifen. Wäre es nicht möglich, dass euer Holzbaron Verwandte hat? Ich meine, Söhne, Brüder, Vettern... Ja, das ließ sich herauskriegen. Mensch, Bagge, das ist ja irre. Was soll daran irre sein? Na ja, dann habe ich noch einen Grund, ein bisschen länger hier zu bleiben. Ach so. Die Bratensülze in dieser Kneipe soll spitze sein. Fräulein... Ein Glück, dass ich mich nicht hab von Frenzel zu dieser Schlachtplatte überreden lassen, sonst würde ich nämlich jetzt platzen. Weißt du wenigstens diesmal, was du bei mir gegessen hast, Hänschen? Hm, naja, das waren so braune Knödel. Oh, gib's auf. Du wirst es nie zum Feinschmecker bringen. Wir hatten Avocadosalat mit Ginas Spezialdressing und Buchweizenklößchen in Steinpilzsoße. Hm. Die Pilze habe ich selbst gesammelt und getrocknet. Müsste ich das geschmeckt haben? Noch so eine Bemerkung und du fliegst raus. Erzähl mal, wie dein Tag war. Ach, das Übliche. Frauentratsch an der Ladentheke, Austausch neuer Vollwertkostrezepte, ist Brustkrebs vielleicht doch heilbarer und so weiter und so weiter. Bei dir war es sicherlich aufregender, hm? Stettlin hat gefragt, ob du seinen Blumenstrauß bekommen hast. Habe ich, ja. Aber wenn er meint, ich werde mich dafür bedanken, dann ist er tatsächlich auf dem Holzweg. Warum eigentlich? Soll das schon wieder ein Verhör werden? Stell dir vor, du spielst in einem Krimi mit, Gina. Mm. Also wie war das noch? Du hattest deinen Stand auf dem Wochenmarkt, hattest du irgendwas aus Holz angeboten, obwohl du eigentlich als Kräuterhexe registriert bist. Nicht irgendwas. Kleine, sehr hübsche Skulpturen und andere Sachen aus Wurzelholz. Hm. Drüben auf der Truhe stehen noch ein paar. Ah ja. Hm. Oh, oh. Vögelchen, Eierchen, Bilderrahmen, sogar hölzerne Füllfederhalter. Und was ist das? Ein elektronischer Tischrechner im Holzrahmen. Das ist ein bisschen kitschig, findest du nicht? Darauf kommt's doch nicht an. Sondern? Das alles stammt aus einem abgeholzten Wald in Chile. In Chile? Ja. Warum? Erzähl weiter. Abgeholzter Wald und? Da gab's den üblichen Raubbau. Die geschlagenen Stämme wurden verkauft, das Gelände sich selbst überlassen. Die Folgen sind dir bekannt. Erosion, Erdrutsche, Versteppung. Ja, sowas liest man gelegentlich. Ja, und um das Schlimmste zu verhindern, da haben ein paar Leute einen Betrieb gegründet, der aus dem übrig gebliebenen Wurzelholz dann solche Dinge macht, wie die da drüben, und sie verkauft. Und mit dem Erlös soll das ganze Gelände wieder aufgeforstet werden. Ja, klingt ungemein positiv. Aber wie bist du an diese Vögelchen und Eierchen geraten? Gudrun Leschke vom Frauenkreis für die Dritte Welt hat mich gebeten, ihr beim Verkauf zu helfen. Und wo ich doch schon einen Laden habe... Und deshalb hast du die Dinge auch auf dem Wochenmarkt angeboten. Genau, lag doch nahe. Zufrieden? Und wie kommt Stettlin ins Bild? Habe ich dir doch schon erzählt. Tu's nochmal, bitte. Er kam vorbei, blieb stehen, glotzte wie ein angestochener Ochse und fegte dann mit einer Handbewegung die ganzen Sachen vom Tisch. Einfach so? Einfach so. Aha. Er wollte dann weitergehen, tat's aber nicht, sondern fing an, sich zu entschuldigen. Versuchte mir einzureden, er sei gegen den Tisch gestoßen worden, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Und wenn etwas kaputt gegangen sei, dann werde er selbstverständlich dafür aufkommen. Du, ich hab ihm eine ziemlich gesalzene Rechnung geschickt. Die er bezahlt hat. Sogar bar. Das Geld kam mit dem Blumenstrauß. Zufrieden? Gudrun hat sich ein Loch in den Bauch gefreut. Komische Geschichte. Was hältst du davon? Was soll ich schon davon halten? Dass Stettlin ein Stiesel ist, weiß doch jeder. Dein Freund Frenzel nehme ich an. Ich muss mich ein bisschen um ihn kümmern, Gina. Natürlich. Der Herr Lebensabschnittsbegleiter sind abgespeist und belieben, sich jetzt ins Nachtleben zu stürzen. Wär's dir lieber gewesen, ich hätte Koti mitgebracht? Bist du noch zu retten? Na endlich. Kannst du mir eigentlich sagen, was ich in der Kneipe soll? Du machst mir vielleicht Spaß. Wir sind hier im Hotel Drei Könige, erstes Haus am Platz. Also dafür kassieren sie auch mit dem Schaufelbagger. Hast du dir mal die Getränkekarte angeguckt? Ich mach dir doch nicht in die Wäsche, Gurte. Den Abend hier kann einer von uns aus der Regimentskasse bezahlen. Ob du oder ich, das knubbeln wir nachher aus. Ach so ist das. Wir sind im Dienst. Da hast du am Telefon auch nichts davon gesagt. Hauptsache, du hast die Bilder dabei. Was ist denn das für ein Lärm? Im Nebenzimmer tagt eine geschlossene Gesellschaft. Im Markgrafensalon, Kurt. Die Markgrafensalon hat ja also doch den richtigen Riecher. Jetzt sag endlich, was hier läuft. Heute Morgen, als ich von Stettlin wegging, fiel mein Blick zufällig auf den Schreibtisch einer Vorzimmermieze. Ich trug etwas in den Terminkalender ihres Chefs ein. Ich konnte gerade noch lesen, 19.30 Uhr, drei Könige. Ich fiel mir wieder ein, als ich zu Gina ging. Also wir sind hier, weil der hiesische Holzbaron herkommt. Ja, der Uhr nach müsste der schon eine ganze Weile da sein. Mhm. Vermutlich im Markgrafensalon. Ja, Herr Kommissar, lassen Sie sich auch mal wiedersehen. Ich habe Sie richtig vermisst. Oh, Herr Keller, so ein toller Gast bin ich ja nun wirklich nicht. Ja, Herr Kommissar. Das Dreikönig ist wohl eher für die gehobenen Herrschaften. Ja. Übrigens, mein Freund Kurt Frenzel aus Frankfurt, wurde das Herr Keller, der Besitzer. Guten Abend. Willkommen im Dreikönige, Herr Frenzel. Darf ich schon die Bestellung aufnehmen? Moment, ich sehe da gerade. Bin gleich wieder da, mein Herr. Ja, bin ja. Gleich wieder da, stehe ich sofort zur Verfügung. Sag mal, hast du was mit dem Wackelpudding? Ich habe mal seinen Filius beim Haschischdielen erwischt und hier abgeliefert. Seither hält Keller mich für seinen persönlichen Schutz an. Was man nicht alles tut für Freibier. Komm, keine Unterstellung, Kurti. Keller ist eine Gerüchtebörse auf zwei Beinen und der klatscht für sein Leben. So, meine Herren, da bin ich schon wieder. Ne? Was darf's denn sein? Hm? Also ich hätte da... Erinnern Sie sich noch an den Weißen, den Sie das letzte Mal bei mir... Steht nicht in der Karte, brauchen Sie gar nicht zu suchen. Der, den ich meine, Herr Kommissar, ist noch so... Naja, Sie werden ja sehen. Und zu essen... Danke, wir haben schon. Na, Kleinigkeit, Herr Kommissar. Kleinigkeit. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Keller. Na, bei jedem, Herr Kommissar, das wissen Sie doch. Setzen Sie einen Moment zu uns. Na, mit Vergnügen, mit Vergnügen. Ich bin ganz Ohr. Also, was kann ich vielleicht schnecken? Ach, Herr Kommissar, vielleicht schnecken. Na, sind heute Morgen noch durch den Weinberg gekrochen? Das geht ja ziemlich laut zu deinem Markgrafensalon, finden Sie nicht? Ach, das wissen Sie nicht. Edel. Holzgesellschaft, Eigentümerversammlung, Herr Kommissar. Also, da hört man Sachen. Was denn, Herr Keller? Ja, heillos zerstritten, nicht? Ach so. Ganze Familie. Hm. Ist ja ein Riesenclan. Vettern, Cousinen, Tanten, Onkel. Hat ja dreimal geheiratet. Ne? Tante Stettlin. Ne? Und jetzt, jeder zieht an einem anderen Strick. Verkaufen, bevor es zu spät ist. Doch nicht verkaufen, verkaufen. Zu spät, wofür? Edelholzgeschäft, Herr Kommissar. Es geht doch kaum noch. Wissen Sie, Regenwälder und so, Umweltskandal. Ja, ja, ja. Niemand will doch mehr Palisander Mahagoni. Ein Glaubenskrieg, Herr Kommissar, ein veritabler Glaubenskrieg. Ach so. Also sogar im Rathaus wollen Sie auf einmal deutsche Eiche, deutsche Buche. Na, Stettlin soll gerast haben. Ach. Regelrecht gerast. Weswegen? Also, Herr Kommissar, wenn selbst der Direktor seiner Hausbank Eiche... statt Marke. So eine Hausbank, Herr Kommissar. Und dann diese Unglücksbroschüre, die muss ja Hunderttausende gekostet haben. Doch ja, alles nicht wahr? Sag mal. Nicht? Gefälschte Zahlen, unrichtige Angaben. Sogar unser Mann im Bundestag soll damit drin hängen. Ja. Dabei ist das doch ein Votum. Wovon reden Sie jetzt, Keller? Herr Keller. Ja? Sehen Sie sich mal das Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Kennen? Wie? Mein Gott. Was ist denn mit dem? Kennen Sie ihn? Also, irgendwie kommt er mir schon... Geben Sie doch mal her. Ja. Das ist ja... Wer? Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht zur Eigentümerversammlung gekommen ist, aber er soll ja jetzt im Fernsehgeschäft tätig sein. Wer ist er? Was geht denn hier vor? Herr Kommissar, in meinem Haus... Ich mach denn von diesem Gespenst nirgendwo sicher! Herr Stettlin! Herr Keller, ich verlange von... Sie an! Die Polizei sitzt seelenruhig dabei und tut nichts. Würden Sie freundlicherweise Ihren Arsch in Bewegung setzen, Herr Kommissar, und die Ordnung wiederherstellen? Dafür werden Sie schließlich bezahlt! Und nicht von Ihnen, Stettlin. Ja. Komm, Corti, vamos, compañero, por favor. Mensch, Broggy, du kannst ja Spanisch. Doch, das weißt du. Ach. Nanu, Gebert, so früh schon im Büro? Morgen. Morgen, die Herren. Herr Frenzel. Morgen. Naja, ich wollte halt frisch von der Quelle haben. Das muss ja ein ganz schöner Bahai gewesen sein, gestern Abend. Halb so wild. Setz dich, Gordi. Danke. Na, hören Sie mal, Herr Brockmeier. Sie sind Stadtgespräch. Ah ja? Ja, das Lokalblatt hat auch schon angerufen. Bierbaum will dringend einen Interviewtermin. Stimmt es eigentlich, dass Sie den Indianer haben laufen lassen? Warum hätte ich ihn einbuchten sollen? Nur weil es der Herr von Stettlin so wollte? Das adlige Arschloch. Und der hat einen Bruder, der lässt sich von der Macho-Macha verhauen. Wie kommst du noch auf das, dass sein Bruder... Hat der Wackelpudding jetzt sowas gesagt, bevor mir unterbrochen wurde? Oder bilde ich mir das nur ein, weil ich jetzt den hiesischen Holzbaron kenne? Jetzt da. Schau dir das Bild noch mal an, Brogi. Ja. Und denk dir das Blut weg. Jetzt, wo du das sagst, eine gewisse Ähnlichkeit ist... Hat Stettlin überhaupt einen Bruder, Gebert? Ich weiß nur, dass die Stettlins ein Clan sind. Ein Riesenhaufen von Verwandten. Allein aus den zwei Ehen des alten Stettlin... Drei. Naja, also sagt der Wackelpudding. Ja, drei. Jedenfalls hat der Alte ein knappes Dutzend Söhne, Töchter, Enkel und Enkelinnen hinterlassen. Dazu kommt noch der Nachwuchs der Brüder des Alten. Und was weiß ich? Ein Schlangennest, sagt mein Onkel. Der Gemeinderat. Ja, ich hab nur einen Onkel. Und jetzt gibt's offenbar Schwierigkeiten im Schlangennest. Glaubenskrieg, sagt der Wackelpudding. Gar keine so schlechte Formulierung. Sagen Sie mal... Wissen Sie was, was wir nicht wissen? Naja, ich habe nochmals mit den Möbelpackern gesprochen. Die sagen, in den letzten beiden Monaten hätten sie einen ganzen Berg nobelster Edelholzmöbel auf den Müll gekarrt. Überwiegend Chefschreibtische. Darunter der eines Bankdirektors. Ja, woher wissen Sie das? Siehst du, dann nennst du den guten Keller einen Wackelpudding. Es war doch nicht so gemeint. Aber was hilft das alles mir? In ein, zwei Stunden werden wir klüger sein, Kurti. Gebert, verbinden Sie mich bitte mit Herrn von Stettlin. Wir warten, Herr von Stettlin. Ach, halten Sie doch Ihre verdammte... Entschuldigung. Schon gut. Könnten Sie bitte die Tür zumachen? Keine Gespräche, Frau Butler. Sie kennen ihn also? Ja. Dieses dumme Arme. Ein Verwandter? Halbbruder. Konstantin von Stettlin genannt, Conny. Der einzige in dieser scheiß Familie, mit dem ich... Was? Ein Windhund. Aber man konnte lachen mit ihm. Er ist nicht tot. Die Ärzte sagen, man kann zusammenfliegen. Ach, zusammenfliegen, ja. Seine Neigungen sind ihm bekannt? Ja, doch. Es gibt Schlimmeres. Das wird nicht jeder sagen. Ich sag's aber. Haben Sie Ahnung, wer, ich meine, hat er Feinde? Wer hat keine? Welchen Beruf übt er aus? Conny einen Beruf? Als ich ihn das letzte Mal sah... Das ist etwa ein Vierteljahr her. Da hat er sich gerade in eine Filmproduktionsfirma eingekauft. Namen und Adresse muss ich irgendwo haben. Sie sahen sich also nicht sehr oft? Nein, leider. Tja, Herr von Stettlin, das war's dann fürs Erste. Es kann sein, dass weitere Fragen auftauchen und dann... Ich fahre heute noch zu Conny nach Frankfurt. Muss aber spätestens übermorgen zurück sein. Also, dann... Herr Kommissar. Ja? Wenn ich Polizeischutz... beantragen würde, könnten Sie mir verschaffen? Theoretisch ja, unter gewissen Voraussetzungen. Und praktisch? Wir sind nur eine sehr kleine Inspektion. Ja. Zwei Mann, immer krank, zwei auf Urlaub, zwei beim Lehrgang, der Rest total überarbeitet. Ich weiß. Sie wissen gar nichts. Wenn es sein muss, kriege ich binnen zwei Stunden eine halbe Hundertschaft zusammen. Fühlen Sie sich bedroht? War nur eine Frage. Vergessen Sie es. Danke für die Benachrichtigung. Morgen, ja. Vielleicht auch eine alte Sache. Ja, es klang überhaupt nicht gut. Jedenfalls ist da mehr im Busch, als wir ahnen, ist klar. Es riecht sogar ein toter Hund. Und jetzt? Tja, du weißt eigentlich, was du wissen wolltest. Den Namen des Unfallopfers haben wir. Wenn du das genügt, kannst du zurückfahren. Das genügt mir nicht. Nicht mehr. Ach, du willst doch nur den Todesschrei der nächsten Leberwurst hören. Komm, lass uns... Nee, Moment. Fräulein? Ja? Kann ich mal telefonieren? Ortsgespräch. Aber sicher. Okay. Was verstecken Sie denn da von mir? Ach, das? Nichts. Ihr kommt mir aber sehr bekannt vor, darf ich mal? Sieh an, sieh an. Ein elektronischer Tischrechner im Wurzelholzrahmen. Ist doch nichts Schlimmes. Naja, Herr von Stettlin sieht ihn nicht so gern. Warum denn das? Das weiß ich nicht. Habe ich mir selbst gekauft. Aha. Weil Ihnen Ihr eigener Computer noch ein bisschen unheimlich ist. Niemand kommt hier mit diesen PCs zurecht. Auch der Chef und Frau Gürtler nicht. Wo haben Sie denn den Rechner gekauft? Auf dem Wochenmarkt? Auf dem Wochenmarkt? Nein, bei Gudrun Leschke. Vom Frauenkreis für die Dritte Welt. Kennen Sie Gudrun? Das ist doch die... Die Pfarrersfrau von Leuthausen, ja, das ist sie. Genau. Eine ziemlich engagierte Frau, nicht? Und ob, gerade hat sie wieder einen Gast aus Chile bei sich aufgenommen. Aus Chile? Eine Künstlerin. Eine Künstlerin aus Chile, so. Ich bin's, Gebert. Waren Sie schon auf der Handelskammer? Ja, nochmal zu. Eigentlich wollten wir jetzt zurückkommen, aber ich fürchte, Franzl und ich müssen rasch noch einen kleinen Ausflug machen. Ich rufe von unterwegs nochmal an. Ende. Und was für eine Art Künstlerin ist das? Oh, ich glaube, Frau Gürtler braucht sie. Gehen wir, Kurti. Auf Wiedersehen. Wohin? Der Zufall hat mir eine Eingebung beschert. Da hätte ich allerdings auch selbst drauf kommen können. Mhm. Lass uns der Sache mal nachgehen. Spaß ist halber. Hier wären wir, meine Herren. Ich hoffe nur, dass ich keinen Vertrauensbruch begehe. Ja, wir wollen uns doch nur umsehen, Frau Leschke. Es ist aber ein mächtig alter Schuppe. Ich bitte Sie, Herr Kommissar. Unsere Pfarrscheune stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das sieht eher wie eine Klempnerwerkstatt aus. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Carmen vorwiegend mit Metall arbeitet. Ja, das haben Sie, Frau Leschke. Aber wenn ich Bildhauerin höre, dann denke ich trotzdem an Hammer und Meißel. Ja, wo sind denn nun die Werke von Frau Casalis? Da drüben an der Wand. Das ist Ihre ganze letzte Serie. Das? Für mich sieht es aus wie zerschossene Blechplatte. Vordergründig sind das auch zerschossene Blechplatten, Herr Kommissar. Ihre wahre Bedeutung erschließt sich erst, wenn man sie eine Zeit lang auf sich wirken lässt. Aha. Ja, könnten Sie uns ein bisschen dabei helfen? Oh, das ist nicht so einfach, Herr Kommissar. Mein Mann zum Beispiel erkennt in Ihnen die Kanten und Schrunden eines unerlösten Daseins. Wohingegen ich selbst geneigt bin... Aber zunächst einmal ist es zerschossenes Blech. Ich meine, vordergründig. Gewiss doch, ja. Anders ausgedrückt. Zuerst war es gewöhnliches Blech. Dann hat die Dame so lange drauf geballert, bis es so aussah wie jetzt. Ach, so einfach dürfen Sie sich das nun auch wieder nicht machen. Ich meine, womit ballert sie denn, die Frau Casalis? Nun, mein Mann hat ihr eine Schrotflinte besorgt. Davon stammen jedoch nur die Grundmuster, die das Werk strukturieren. Aber sie scheint auch noch andere, Waffen benutzt zu haben. Ja, das sieht man. Und wo sind die anderen Waffen? Ich fürchte, das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie sagten, Frau Casalis sei vorgestern nach Frankfurt gefahren. Ja, um ihre Vernissage vorzubereiten. Die Sachen, die Gina für Sie verkaufen soll, stammen also auch von Frau Casalis? Oh nein, nein, nein. Carmen würde sich niemals mit solch einfachen Objekten abgeben. Alle diese Figuren und Geräte werden von Eingeborenen gefertigt. Aber Frau Casalis hat sie Ihnen besorgt. Ja, gewiss. Wir unterhalten schon seit längerer Zeit Kontakte mit dem Fundo Casalis. Fundo Casalis, heißt das, der Betrieb, der die Sachen herstellt, gehört ihr? Ja doch, Herr Kommissar. Sie hat ihn gegründet. Ihr gehört auch der abgeholzte Wald, der wieder aufgeforstet werden sollte. Ja, wenn ich Sie recht verstanden habe, ist Frau Casalis eines Tages völlig unerwartet bei Ihnen aufgetaucht. Ja, vor 6 Wochen. Mein Mann und ich haben uns sehr gefreut, Sie endlich kennenzulernen. Carmen ist eine ungewöhnlich beeindruckende Persönlichkeit. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Und deswegen ist sie dann auch geblieben. Carmen hat sich in unsere Pfarrscheune verliebt. Sie sagte, dieses alte Gemäuer wäre ideal für ihre Arbeit. Zumal die ja mit ziemlich viel Lärm verbunden ist. Und wir etwas abseits leben. Und mein Mann zögerte nicht, sie ihr zur Verfügung zu stellen. Wir haben es auch keineswegs bereut. Der Umgang mit Carmen ist ungemein anregend. Hatte die Frau Casalis noch andere Geschäfte hier? Ich meine, außer Blechplatte umgestalte. Geschäfte? Nun ja, man soll der Polizei... Vielleicht... Trotzdem, ich sage es mit sehr schlechtem Gewissen. Ein oder zweimal hat Carmen auch einen Rechtsanwalt aufgesucht. Er... Aha. Ja, bitte, Frau Leschke. Er sollte Sie bei der Eigentümerversammlung vertreten. Eigentümerversammlung? Etwa der Städtlinschen? Bitte, also davon weiß ich nun wirklich nichts. Nicht das Geringste. Carmen hat es nur einmal angedeutet und dass er unbeabsichtigt. Ist ja schon gut, Frau Leschke. Kein Grund, sich Vorwürfe zu machen. Geben Sie Frau Casales meine Karte und sagen Sie ihr, sie soll mich anrufen, sobald sie zurück ist. Uns beide sind Sie damit schon wieder los. Mhm. Fein. Du wirkst ja richtig happy. Na, bin ich auch. Der Tischrechner in Städtlins Vorzimmer hat mich zum Glück an Frau Leschke mit ihren Beziehungen nach Chile erinnert. Und siehe da, sie beherbergt gerade eine Forstbesitzerin aus Chile, die, wie es den Anschein hat, auch noch in Beziehung zu den Städtlins steht und vom Pfarrhof der Leschkes aus eben das Zeug vertreiben lässt, das den in der hiesigen Gegend lebenden ehemaligen Besitzer eines chilenischen Waldes zur Weißglut bringt. Das ist eigentlich mehr, als wir auf die Schnelle erwarten konnten. Ja, zugegeben. Und dann dieser Indianer. Auch Chilene, trotzdem. Ach Gott, du bist ja nur sauer, weil wir an so vielen schönen Landgasthöfen vorbeifahren und bei keinem anhalten. Lass uns noch diesen, wie heißt der, Otto Ziegelmacher besuchen und dann legen wir eine Pause ein. Hm. Gebert war inzwischen auf der Handelskammer und dort hat man ihm gesagt, dass Ziegelmacher wahrscheinlich der Einzige ist, der uns etwas über die Verhältnisse in der Firma Städtlin erzählen kann. Wir müssen einfach wissen, weshalb die sich in der Eigentümerversammlung derart kloppen. Wo wohnt er denn, der Ziegelmacher? Unterm Kastanienbusch 19. Das ist nur ein paar Minuten von hier. Also gut, so lange halte ich es gerade noch aus. Treten Sie näher, meine Herren. Sie sind mir ja avisiert worden. Von einem Herrn Gebert, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, das stimmt, Herr Ziegelmacher. Erfreut. Sogar sehr. Oh, nehmen Sie doch Platz. Unser Eins ist für jede Unterbrechung seines beschaulichen Daseins geradezu dankbar. Als der Anruf kam, habe ich sofort ein paar Flaschen kalt gestellt. Und sagen Sie bloß nicht, Sie seien im Dienst. Ihr Vorgänger, Hauptkommissar Obermeier, war doch Ihr Vorgänger. Ja, ja, den habe ich vor 3 Monaten abgelöst. Obermeier war auch nie im Dienst, wenn er bei mir auf der Terrasse saß. Tja. Herr Gebert hat angedeutet, dass Sie bei mir ein paar vertrauliche Auskünfte über die wirtschaftliche Situation meines ehemaligen Arbeitgebers einholen möchten. Das hat mich einigermaßen verwundert. Ja. Oh, ja. Verwundert, warum? Weil ich kurz vor Herrn Gebers Anruf von meiner früheren Sekretärin, Frau Gürtler, angerufen wurde. Sie muss wohl an der Tür gelauscht haben, als Sie bei Arno von Städtlin waren. Die gute Enne ist immer noch bemüht, mich auf dem Laufenden zu halten. Er sollte aber unter uns bleiben. Das ist doch klar, Herr Ziegelmacher. Stoßen wir erst mal an. Prosit. Ja, Prosit. Zum Wohl. Ja. Na? Kann mir nur ja dazu sagen. Das möchte ich Ihnen auch geraten haben. Ich bin nämlich Hobbywinzer. Tja, meine Herren, als mir die Polizei angekündigt wurde, dachte ich eigentlich, es sei wegen Connys, Unfall in Frankfurt. Oder glauben Sie etwa, es gibt Zusammenhänge zwischen dem, was ihm passiert ist und den derzeit reichlich wirren Verhältnissen im Hause Städtlin? Ja, sind die denn so wirr? Oh, ich hätte auch sagen können, katastrophal. Tatsächlich. Wer ist denn dafür verantwortlich? Oh, die Frage habe ich wohl herausgefordert. Lassen Sie es mich an einem Beispiel erklären. Diese Broschüre habe ich nach Herrn Geberts Anruf für Sie bereitgelegt. Mhm. Sie soll demnächst erscheinen. Ich hoffe allerdings, jemand ist klug genug, sie vorher in den Reiswolf zu stecken. Warum? Weil sie nichts bewirken wird. Was steht dann drin in der Schwad? Einige Tropenholzhändler haben sich zusammengetan, um die Vorwürfe zu entkräften, die ihnen gemacht wurden. Mhm. Vernichtung des Regenwaldes, Ausbeutung der Dritten Welt etc. Und so. Etc. Ja. Ja. Kann man das überhaupt? Kann man diese Vorwürfe entkräften? Man könnte theoretisch das Pro und Contra aufzeigen. Wirtschaftliche Gründe dafür, ökologische dagegen. Dann beide Interessenslagen gegeneinander abwägen. Hm. Das ergäbe vielleicht eine Gesamtdarstellung, die förderlich und vertretbar wäre. Warum nur theoretisch und nur vielleicht? Weil der Wind den Edelholzleuten einfach ins Gesicht bläst und nicht nur ihnen. Mahagoni ist out, Pelze sind out. Demnächst werden sogar Schnitzel out sein, weil man, um sie essen zu können, unschuldige Kälber schlachten muss. Gegen diese Stimmung kann man nicht anstinken. Man muss warten, bis sie wieder abflaut. Das klingt ein bisschen... zynisch, wenn Sie es so nennen wollen. Leider ist der gute Arno alles andere als ein Zyniker oder Realist. Er befürwortet also diese Broschüre. Nicht nur das. Er hat den Hauptteil der Herstellungskosten übernommen. Und trotzdem zugelassen, dass sie total versaut wurde. Aha. Wie versaut? Ach, plötzlich gab unser MdB seinen Senf dazu. Plötzlich mischte sich die gesamtdeutsche Edelholzlobby ein. Und auf einmal war aus einer relativ vernünftig argumentierenden Schrift ein Pamphlet geworden, das auch noch mit Halbwahrheiten durchsetzt ist. Davon wiederum kriegte die Presse Wind. Boing, schon hatten wir den Skandal. Das alles aber zu einer Zeit, in der besser situierte Herren aus Politik und Wirtschaft ihre Edelholzschreibtische auf den Müll warfen. Mhm. Zum Beispiel der Direktor der Städtlinischen Hausbank. Brinkner hat's bestimmt nicht gerne getan. Aber was blieb ihm übrig? Bestimmte Kunden wollten einfach keine Verträge mehr auf einer Teakholzplatte unterzeichnen. Begreifen Sie jetzt die Lage, in der Arno steckt? Ja, und auf Ihren Rat hört er nicht mehr. Sie wollen wissen, warum er mich gefeuert hat. Oh, wenn Sie es uns sagen wollen. Ich wurde nicht gefeuert. Ich habe mich lediglich in einer Kunst geübt, die jeder gute Manager beherrschen muss. Ja. Prost, meine Herren. Ja, Prost. Zum Wohl. Ah, wunderbar. Und zwar ist die Sache so. Bevor die Lage unhaltbar wird, lässt man sich großzügigerweise großzügig abfinden und entschreitet erhobenen Hauptes ins Privatleben. In Ihrem Fall mit Einverständnis des Herrn von Stettlin. Zustimmen musste Arno natürlich. Er tat es allerdings nur unter Zwang. Eine starke Fraktion der Eigentümerversammlung will das ganze Unternehmen versilbern, bevor die Lage auf dem Edelholzmarkt noch mieser wird. Da kann sie keinen langfristig verpflichteten, hochdotierten Mann an der Spitze brauchen, der von einem eventuellen Interessenten mit übernommen werden müsste. Das würde die Verkaufsverhandlungen ziemlich erschweren. Prost. Ja. Wird diese verkaufswillige Fraktion sich durchsetzen, Ihrer Einschätzung nach? Der arme Arno bekämpft sie mit allem, was er hat. Aber trotz seines Mehrheitsanteils dürfte er am Ende verlieren. Und Conny von Stettlin? Conny ist an der ganzen Materie überhaupt nicht interessiert, solange er genug Geld hat, um nach seiner Fassung leben zu können. Schon deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass der Überfall auf ihn etwas mit den Schwierigkeiten der Edelholzgesellschaft oder den Zwisten innerhalb der Stettlinschen Mischpoke zu tun hat. Ach, übrigens. Ja? Sie sollten mal unseren Pfarrer aufsuchen. Leschke heißt er. Aus welchem Grund? Er und seine Frau beherbergen eine Dame, die ihnen einiges über die Familie Stettlin erzählen könnte. Sie meine Carmen Casales. Ach, Sie waren schon dort? Weshalb weiß Frau Casales so gut über die Familie Stettlin Bescheid? Sie haben Carmen wohl nicht angetroffen? Nein. Schade. Carmen ist eine höchst bemerkenswerte Person. Sie soll Indianerblut in den Adern haben. Tja, und? Außerdem ist sie die ehemalige Frau von Arno. Ach, das haben die Leschkes Ihnen offenbar verschwiegen. Naja, vielleicht wissen Sie es auch gar nicht. Sehr redselig war Carmen nie. Ja, was ist der Brockmeier? Ich scheine Sie ziemlich verblüfft zu haben. Wie wär's mit noch einem Fläschchen? Ja. Besten Dank, Herr Zielmacher. Nein, wir müssen schnellstens in die Stadt zurück. Was ist dann los, Mann? Entschuldigen Sie den hastigen Aufbruch. Ihre Mitteilungen waren sehr wertvoll. Komm, Corti. Adieu, Herr Zielmacher. Auf Wiedersehen, meine Herren. Also jetzt sag schon endlich, was los ist. Mensch, Corti, benutzt deinen Holzkopf. Indianerblut in den Adern. Ach du heiliger Strohsack, ja. Was meinst du, wer den Maultrommelspieler im Grünbaum angemeldet, dorthin geschafft und auf Stettlin gehetzt hat? Hä? Die geschiedene Frau. Aha. Fragt sich allerdings, warum. Kluges Kind. Ich glaube, es will ich jemand sprechen. Sprechst doch auf, du Suffkopf, du fährst doch in den Graben. Die Scheißpiste ist für Traktoren gebaut, nicht für Autos. Ebert, hallo? Sind Sie noch... Jagen 15, wo zum Teufel soll das... Ja, über diese Holzbrücke sind wir. Vor mir, ziemlich gerade Strecke im Moment. Rechts so ein... Mann, das ist doch schon zappenduster. Könnte aber eine Eiche sein. Dahinter, wie war das? Wie vom Gaskorti. Dahinter links, verstanden. Ja, das ist eine Abbiege. Langsam, verdammt nochmal. Hier, Korti. Ja, Gebert, wir haben's. Und jetzt? Gebert, was war das? Gebert, hören Sie mich noch? Koti, drück auf die Tube. Ich kann fließen gleich um die Uhr. Scheiß drauf. Gebert, was ist passiert? Ist Ihnen was Ja, ich kann Ihren Wagen sehen. Okay. Okay. Anhalten, Kurti, anhalten. Und raus. Fallen lassen. Ich hab noch nicht mal einen Knall dabei. Oh, du kannst noch rum. Da vorne muss Gebert sein. Kopf unter, du Arsch! Gebert! Gebert! Hier, Chef. Ballert er auf Sie? Still. Also auf den ballert er. Mir hat er einen Scheinwerfer kaputt geschossen. Soll ich durchgedreht sein. Knapp und präzise, Gebert. Weshalb sind wir jetzt hier? Schiefer hat Sie am Telefon reichlich verworren ausgedrückt. Stedlin rief an, wollte mit Ihnen sprechen. Er klang ziemlich erregt. Da bin ich in seine Firma gefahren, aber die Sekretärin wusste von nichts. Sie sagte, er müsse aus seiner Jagdhütte angerufen haben. Dort hat er noch was holen wollen, bevor er nach Frankfurt fährt. Ich dachte, Scheiße! War der Indianer schon hier, als Sie ankamen? Ja, er schien mal da zu sein, dann wieder in einer ganz anderen Ecke, als ob er fliegen könnte. Es war ziemlich gespenstisch. Das ist es auch immer noch. Ich meine, falls mich jemand fragen sollte. Jetzt reicht's mir aber. Stedlin! Kommen Sie raus! Hier ist die Polizei! Kommen Sie raus ohne Waffe! Nochmal, Stedlin, Sie haben also von Anfang an gewusst, dass Ihre Ex-Frau hier in der Gegend ist. Wo so Macho ist, da ist auch Carmen nicht weit. In unserer Hochzeitsnacht brachte er ein Ständchen. Er kennt Carmen von klein auf und ist ihr ergeben bis in den Tod. Und wo haben Sie geheiratet, in Chile? Im schönsten Wald der ganzen Welt. Carmens Vater hat uns den Wald geschenkt. Ist das der Wald, aus dem diese geschnitzten Sachen stammen? Ja. Dann wurde er also abgeholzt? Ja. Das böse Ende eines wunderbaren Traums. Erzählen Sie. Als Carmen mir ihren Wald zeigte, da glaubte ich, ich hätte noch nie zuvor einen Wald gesehen. Oder überhaupt gewusst, was ein Wald ist. Ich beschloss damals, mein ganzes, etwas verpfuschtes Leben zu ändern, mich nur noch um Bäume zu kümmern. Ja, und? Ich hab's auch getan. Zumindest während der Jahre, in denen die Leute nicht genug bekommen konnten von Palisanderschränken und Teakholztischchen. Ziegelmacher scheffelte Geld mit beiden Händen. Kam um mich ging das alles nichts an. Mhm. Wir lebten in unserem Wald und waren auf geradezu verbotene Weise glücklich. Kam hatte schon damals einen Namen als Bildhauerin. Das ging so lange gut, bis die Edelholzwelle abflaute. Zusammenbrach. Sie brach regelrecht zusammen. Mhm. Auf einmal war ich der Älteste in der Familie. Der Verantwortliche. Die Sorge für das Wohlleben von gut 3 Dutzend Verwandten lag auf meinen Schultern. Sie jammerten, klagten. Sie intrigierten mal gegen Ziegelmacher, mal gegen mich. Und als Ziegelmacher sich schließlich abfinden ließ, wurde alles noch schlimmer. Ich hatte vom Holzgeschäft so gut wie keine Ahnung. Wie kam es, dass Ihr Paradies dann plötzlich zerstört wurde? Buche war plötzlich gefragt. Auch Fichte, Kiefer, Zirbe. Und Araukarien sind Nadelhölzer. Und da haben Sie... Ich stand unter Druck. Da niemand anderer abkömmlich war, schickte ich Conny nach Chile. Er sollte ein paar tausend Festmeter schlagen lassen. Das wäre sogar noch vertretbar gewesen. Aber? Sie kennen Conny nicht. Er fuhr hin... Kam war gerade in Paris, heuerte eine Holzfällerkolonne an und kam mit einer Riesenladung bester Südbuche und Araukarie zurück. Da war der Wald im Heime. Ja. Als Kam zurückkam und sah, was Conny angerichtet hatte, da wurde sie fast wahnsinnig. Ehe auch im Heime. Ich habe ihr einen ziemlich großen Firmenanteil überschreiben lassen. Aber sie hat ihn nur noch benutzt, um mir... Naja, Schwierigkeiten zu machen. Sie will mich ruinieren. Auch mit diesen Holzschnitzereien, die sie überall vertreiben lässt. Das Zeug soll alle Tropenholzhändler brandmarken, hier in unserer Gegend vor allem mich. Arno von Stedlin. Auch einer dieser gewissenlosen Umweltzerstörer. Als ob Condis dummer Vandalenstreich mich nicht schon krank genug gemacht hätte. Abgesehen davon ist diese ganze Kampagne eine reine Farce. Wenn Karm den Wald wirklich aufforsten will, das Geld dazu hat sie. Und Conny ist ihr durch seine Kahlschlagaktion auch nicht gerade ans Herz gewachsen. Sie hat ihn verflucht. Ja, nicht sehr damenhaft. Für eine Frau wie Carmen, die unter Indianern aufgewachsen ist. Und Indianerblut in den Adern hat? Für eine solche Frau ist ein Fluch eine Waffe. Zumindest aber ein Racheschwur. Den sie dann auch gehalten hat. Ich war immer überzeugt, dass sie es tun würde. Ich habe Conny mehrmals vor ihr gewarnt. Jemand kommt zurück. Er scheint wirklich ein paar Mal aus dem Bett gescheucht zu haben. Mhm. Dann wusste sie also schon heute Vormittag, als wir ihnen mitteilten, ihr Halbbruder sei beinahe totgeschlagen. Ich habe nicht eine Sekunde lang daran gezweifelt, dass Carmen hinter dem Anschlag steckt. Und ihrem Vater hat sie gelernt, wie man seinen Willen durchsetzt. Im Zweifel auch gegen das Gesetz. Ein paar Schlägertypen anzuheuern, bereitet Carmen wieder Mühen aufs Kobel. Auch die Idee, so macho mit seiner Maultrommel auf mich zu hetzen, konnte nur in einem Kopf wie dem ihren entstehen. Sie wusste, dass ich litt wie ein Schwein. Aber sie wollte die Wunde offen halten. Warum haben Sie nie mit Sumatschu gesprochen, wo Sie ihn doch kannten? Ich hab's ja versucht. Aber er sah einfach durch mich durch. Es war... Unheimlich. Ja, zum Fürchten. Ich bekam's mit der Angst zu tun. Und als er dann sogar hier vor unserer Jagdhütte auftauchte, da... Ich wollte nur eine Kleinigkeit holen, die Conny gefreut hätte. Was? Ob sie es glauben oder nicht. Seinen alten Teddybären, den er hier mal vergessen hat. Sie haben also Sumatschu in der Dunkelheit spielen gehört, verloren die Nerven und fingen an, in der Gegend rumzubauen. Nein, Herr Kommissar, nein, so war es nicht. Wie denn? Ich habe erst geschossen, nachdem ich einen Schuss gehört hatte. Hm. Ich dachte, er galt mir und habe dann zurückgefeuert. Hm. Könnte reine Einbildung gewesen sein. Sie waren total durcheinander. Zugegeben, ja. Wir haben ihn gefunden, Chef. Ah. Hier, gleich um die Ecke. Er kann noch nicht lange tot sein. Die Maultrommel lag neben ihm auf dem Boden. Hatte er ein Gewehr bei sich oder eine andere Schusswaffe? Nee, nichts. Wir haben den Platz in einem Umkreis von mindestens 20 Metern abgesucht. Keine Waffe. Nur die Maultrommel. Ich habe Sie doch gebeten, uns nicht zu stören, Frau Leschke. Mein Mann meint immer noch, Sie sollten mit der Vernehmung warten, bis der Vertreter der Botschaft hier ist, mit dem er telefoniert hat. Carmens Vater ist in Chile ein sehr einflussreicher Mann. Na, tut mir leid, Frau Leschke, das interessiert mich nicht. Noch einmal, Frau Casales, es steht Ihnen selbstverständlich frei, die Aussage weiterhin zu verweigern. Da ich von Ihrem geschiedenen Mann weiß, dass Sie sehr gut Deutsch sprechen, sage ich Ihnen trotzdem noch einmal, was unserer Ansicht nach gegen Sie vorliegt. So oder so werden Sie nach dieser Vernehmung vorläufig festgenommen. Also, der chilenische Staatsbürger Pablo Fernández Sumatschu wurde von Ihnen hierher geholt, nachdem Sie im Haus der Familie Leschke eine Art Hauptquartier für Ihre Aktionen gefunden hatten. Sie überredeten Senor Sumatschu oder befahlen ihm, ihren ehemaligen Mann in der von mir bereits geschilderten Weise zu belästigen. Dies taten sie in der Absicht, Herrn von Stettlin, dessen nervliche Beschaffenheit ihnen vertraut sein durfte, zu verunsichern oder sogar derart zu reizen, dass er sich früher oder später an Senor Sumatschu vergreifen und damit einen Skandal heraufbeschwören würde, der ihm schaden musste. Irgendwelche Einwände bis jetzt, Frau Casales? Carmen, wenn du schon nichts sagen willst, dann erlaub mir wenigstens, dass ich einen Rechtsanwalt zuziehe. Wir stehen beide unter Mordverdacht. Mordverdacht bzw. Verdacht auf Totschlag wären in der Tat meine nächsten Punkte. Senor Sumatschu wurde von einem Querschläger getötet. Das Geschoss könnte aus der Waffe stammen, mit der wir Herrn von Stettlin bei seiner Festnahme antrafen, aber ebenso gut auch aus einer anderen. Querschläger lassen sich in der Eile nur schwer identifizieren. Deshalb kann ich nicht ausschließen, dass auch Sie, Frau Casalis, zur Tatzeit im Jagen 15 waren und geschossen haben. Ziemlich dürftige Begründung. Irrtum, Stettlin. Irgendjemand muss Sumacho zu ihrer Jagdhütte gebracht haben. Die liegt ziemlich weit draußen vor der Stadt. Er war ortsfremd und ein Auto hat er auch nicht. Außerdem, ja? Es ist erwiesen, dass Frau Casalis mit Schusswaffen umgehen kann. Die Beweise lehnen hier an der Wand. Ein gutes Dutzend von Geschossen zerfetzte Blechplatten. Fehlt nur noch das Gewehr, nicht? Ja, eben. Sie muss eins besitzen, aber wo ist es? Wir können es einfach nicht finden. Wenn Frau Casalis ihr Gewehr nur als Werkzeug zur Herstellung von Kunst benutzt hat, warum versteckt sie es dann? Die alte Schrotflinte, die ihr Pfarrer Leschke geliehen hat, kommt als Tatwerkzeug nicht in Frage. Trotzdem bin ich immer noch sicher, dass ein guter Anwalt ihre Beschuldigung schneller zerpflückt, als sie bis drei zählen kann. Ja, schon möglich, Stettlin. Aber dann wären Sie dran, als möglicher Täter. Bis jetzt sehe ich in Ihnen eher das Opfer eines raffiniert inszenierten Nervenkrieges. Als Sie losfuhren, um den Teddybären für Ihren Halbbruder zu holen, muss Frau Casalis, die einen Leihwagen mit Frankfurter Nummer fährt, Ihnen gefolgt sein. Sie setzte Sumacho in der Nähe der Hütte ab und gab dann in der Dunkelheit einen oder mehrere Schüsse ab, um sie noch mehr aus dem Gleichgewicht zu bringen. Carmen, du hörst, was der Kommissar sagt. Er unterstellt dir mehr oder weniger, dass du bei deinem Rachefeldzug gegen mich Pablos Leben bewusst aufs Spiel gesetzt hast. Ein letztes Mal, also wollen Sie sich dazu äußern? Wenn nicht, schicke ich Ihnen den Kollegen Frenzel herein, der Sie zu der Angelegenheit Konstantin von Stettlin vernehmen wird. Und glauben Sie mir, Frau Casalis, selbst wenn ich mit meinen Anschuldigungen hier nicht durchkomme oder irgendein hochmögender Botschaftsvertreter Sie aus der Sache Sumacho herauspaukt, Frenzels Leute machen schon jetzt mit ihrem Bild und ihrer Personenbeschreibung derartigen Zoff im Frankfurter Kiez, dass man Ihnen die Schläger, die Sie angeheuert haben, demnächst per Nachname zuschicken wird. Komm, bitte. So glaub mir doch, wir können alles wieder gut machen. Fast alles. Es wird so sein wie früher. Pobrecito. Herr Kommissar? Dieser Stettlin. Ich glaube, er würde alles geben, wenn wir den Verdacht gegen seine Frau fallen lassen und dafür ihn vor den Kadiz haben. Und was sagt Carmen? Wissen Sie zufällig, was Pobrecito heißt, Frau Leschke? Ich glaube, ja. Das heißt armer Kleiner. So hat sie ihn genannt. Und was wollte sie damit sagen? Ich kann nur raten. Stettlin meint, alles sei wieder gut, wenn dieser Wald aufgeforstet ist. Frau Casalis dagegen hält vom Aufforsten gar nichts. Sie trauert um ein verlorenes Paradies. Und was sagen die beide zu Sumacho? So gut wie nichts. Das habe ich mal gedacht. Der ist für die Herrschaft doch nur ein toter Indianer. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.